Überhaupt nicht. Und ja, wie ist die ganze Sache denn ausgegangen? Wie? Ja, die haben dann halt der Polizei geholt, der Kriminalpolizei. Und haben halt, Und hat man ihn erwischt? Erwischt hat man ihn, ja. Also man hat ihn mal abgeführt, die Kriminalpolizei hat ihn nachher überführt, indem sie, also einer von den Kriminalisten, weil die das nicht glauben wollten, weil der Mann war schon seit Stunden auf dem Klo und die mussten ja auch, sag mal, Beweise haben oder irgendwas. Und überhaupt da. Aber du hast nicht gegen den ausgesagt. Die Sache hat sich im Sand verlaufen. Die hat schon im Sand verlaufen, ja, weil ich, sag mal, hab mich zwar nicht geschämt, aber ich meine, man kommt sich schon irgendwo wieder doof vor. Ja. Lieber Steffen, ich danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ihr Fernsehzuschauer, jetzt begrüße ich euch auch ganz herzlich. Wir sind wieder ein bisschen spät heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Ertappt, erwischt. Und der Steffen, der gerade dran war, mit dem ich mich schon unterhalten habe, der hatte jemanden ertappt beim Spannen. Steffen war auf einem Herrenklo und nebenan war jemand, der so durch so kleine Löcher auf Hüfthöhe ihn beobachtet hat. Das war eine typische Erwischt-Geschichte. Also, bei was seid ihr schon mal erwischt worden? Oder von wem? Vielleicht beim Klauen, vielleicht beim Onanieren, vielleicht beim Fuschen. Also, ich weiß es nicht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten oder Situationen, wo man ertappt werden kann und wo es einem ziemlich unangenehm ist. Wenn ihr mir das erzählen wollt, die Telefonnummer 0180 5678 111 oder die Faxnummer 0180 5678 110. Ertappt, erwischt. Weiter geht's mit Jörn und der ist 37. Ja, hallo. Jörn. Domian. Björn. Ja. Mein Lieber, bei was bist du ertappt, erwischt worden? Ja, eigentlich ganz banal, beim Onanieren. Beim Onanieren, als hätte ich's geahnt. Erzähl es uns. Ja, und zwar von meiner Freundin. Ich hab's mir gerade so auf dem Sofa... Ja, peinlich. Ja, sehr peinlich. Also du saßt auf dem Sofa. Ja, ich hab's mir gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht, hab auch mit niemand gerechnet, weil ich bin davon ausgegangen, dass sie arbeiten ist und auch nicht nach Hause kommt, aber die hat einen Schlüssel zu meiner Wohnung gehabt damals. Ich bin jetzt nicht mehr mit ihr zusammen. Und naja, war also gerade so dabei und dreht sich der Schlüssel in der Tür und dann kam sie rein. Ja, aber da bleibt doch noch ein paar Sekunden Zeit. Du hättest doch schnell die Hose hochziehen können, sofern sie nicht ganz in der Ecke irgendwo lag. Ja, also da war nicht nur die Hose weg, ne? Also du saßt nackt auf dem Sofa? Ja, kann man sagen. Und die Tür, gab es noch einen Flur oder ging die Tür direkt in den Wohnraum? War das ein Apartment? Ja, da gab es noch eine kleine Zwischentür. Also keine Chance für dich? Relativ wenig. Ich meine, ich hätte vielleicht noch schnell ins Bett springen können und so tun können, als ob ich gerade nachmittags im Bett liege, aber... lagst du denn nur so normal da auf dem Sofa und hast an schöne Frauen gedacht? Oder lief vielleicht auch zufälligerweise ein Fernseher mit einer Videokassette? Nee, das nicht. Das aber nicht. Oder diverse Zeitschriften? Ja, da lag sowas daneben. Also Schmuddelkram lag da auch noch rum? Ja, Schmuddelkram. Es war eigentlich schon ästhetisch. Ja. So, jetzt kam sie rein. Du in deiner Adams-Männerpracht. Es war noch nicht geschehen, ne? Gehe ich von aus. Es war noch nicht vollendet, das Werk. Nein. Ja, und dann, was hat sie gesagt? Ja, sie hat eigentlich gar nichts gesagt. Sie hat mich nur entsetzt angeguckt, hat für mich laut aufgeschrien und ist wirklich schreiend aus der Wohnung wieder rausgerannt und Türen knallend. Wirklich? Also so schlimm ist sie mir auch wiederum nicht. Ja, sie hat in der Beziehung, sagen wir mal, eine etwas puritanische Einstellung gehabt. Wir hatten auch vorher schon mal darüber gesprochen. Es wäre nur schlimmer gewesen, wenn du da mit einer Frau zugange gewesen wärst, ne, auf dem Sofa. So ist das doch alles nicht so dramatisch. Ja, ich finde das ja auch ziemlich harmlos. Ich hatte auch vorher das Thema schon mal angesprochen und hatte auch gesagt, dass ich das im Grunde genommen ganz natürlich finde, aber sie fand das halt nicht natürlich. Also die Arme lief schreiend raus. Und du hinterher? Oder was? Ja, konnte ich ja erstmal nicht. Weil du nackt warst. Ich musste mir erstmal was anziehen. Ich wollte schon hinterher, dann habe ich mir was angezogen. Und bis ich dann soweit war, war sie einfach weg. Habt ihr dann telefoniert danach? Ja, also ich bin dann später zu ihr nach Hause gefahren und habe da geklingelt und sie hat die Tür nicht aufgemacht. Also sie war richtig beleidigt. Ja. Wie war es denn dann, als ihr das erste Mal miteinander geredet habt? Wie viel Zeit ist verstrichen, bis du sie dann wieder gesehen hast? Ja, also ich habe mehrere Tage da angerufen und dann irgendwann hat sie dann mal wieder mit mir geredet. Und fand das aber gar nicht gut. Ne? Und konntest du es denn wieder einrenken oder seid ihr gar deshalb auseinander? Ich konnte das zwar wieder einrenken, aber da war irgendwie schon ein Knacks drin und da hatten wir einfach völlig unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, es war eine klassische Klemmschwester, die du da hattest. Kann es sein? Was meinst du mit Krankenschwester? Ja, wenn die da so unlocker drauf reagiert. Ja, also, ich weiß nicht, puritanische Erziehung. Ja, so kann man es dann auch nennen. Oder sehr sexualfeindliche Erziehung. Ja. Also erwischt beim Onanieren, die Geschichte von Björn. Björn, ich danke dir herzlich. Alles ja, Gute. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ertappt, erwischt, so heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir da so die ein oder andere Story erzählen wollt, das ist meine Telefonnummer. 0180-5678-111. Und jetzt bin ich gespannt auf Stefan. Und Stefan ist 28 Jahre alt. Ja, hallo Domian, grüß dich. Auch ja. beim Onanieren? Ja, ja. Ja. Nicht nur einfach beim Onanieren, also einfaches Onanieren war das nicht. Es war schon was härter. Erzähl. Ja, ich bin Strumpfhosenfetischist. Ja. Und was heißt das? Magst du Strumpfhosen bei Frauen oder ziehst du selbst Strumpfhosen an? Ja, beides. Beides? Ja. Ah ja. Na, ich muss die Feinheiten ja erfragen, das können wir ja nicht wissen. Ja, ja. Ja. Also inzwischen habe ich eine Frau, mit der ich das wunderbar praktizieren kann, aber seinerzeit, als mir das passiert ist, da war ich noch ja, in der Jugend und... Wie alt warst du da? Lass mich mal raten, so 18 etwa. Mhm. Was genau ist passiert? Ja, was genau ist passiert? Mich hat es mal wieder bekommen, mein Fetischismus, und ich habe mir wieder mal Strumpfhosen angezogen, also nicht nur unten rum, sondern auch oben rum. Wie oben rum? Ja, einfach in der Strumpfhose den Schritt aufschneiden und dann hast du auch ein wunderbares Oberteil. Achso, du ziehst die Strumpfhose bis oben hin dann, bis hier so an die Brust oder so. Ja, die untere. Aber ja. Dann gibt's noch eine zweite Strumpfhose, da schneidest du den Schritt auf und ziehst du die über den Kopf und steckst die Arme in die Beine. Ah ja, ja, wir können uns das alle sehr bildhaft vorstellen. Ja, genau, dann bist du komplett zu, ja. Ja, und so lag ich dann da auf meinem Bett und ja, auf einmal ging die Tür auf, ich hab vergessen, sie abzuschließen. Ja. Ausnahmsweise mal, und es stand die Großmutter in der Tür. Ach, du hast da zu Hause gewohnt noch? Da hatte ich noch zu Hause gewohnt. Die Großmutter stand in der Tür? Die Großmutter, die stand auf einmal in der Tür. Ich hoffe, es gab keine Herzattacke oder sowas. Ja, das war natürlich grauenhaft, ne? Ja, klar, ja. Ja, sie stand in der Tür, ich wusste nicht, was, ich weiß nicht, was sie, ich dachte, doch, genau, sie sagte irgendwie, was machst du denn da? Mhm. Und ich, ja, mach, du rauskommst, mach die Tür zu, ne? Mhm. Und na gut, das muss ich dann 3, 4, 5 Mal sagen. Dann war sie endlich raus und machte die Türe zu. Mhm. Und naja gut, da war ich erwischt und ertappt, nicht. Mhm. Hattest du denn, also du warst in Strumpfhosen eingekleidet quasi. Und warst du dann währenddessen auch am Onanieren? Oder? Ja, genau, das mitten auch, beim Onanieren. Das hat sie dann auch so richtig gesehen, ne? Ja, das war natürlich, ich lag am Rücken, die Beine in die Höhe, damit ich mit ihr betrachten kann. Super peinlich. Super peinlich, ja. So, nun war die Großmutter dann nach einer gewissen Irritation dann aus dem Zimmer raus. Ja. Dein Spaß war auch erstmal dahin. Ja, logisch. Strumpfhose aus, ganz schnell. Strumpfhose aus. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Wie war das erste Sitzen gemeinsam am Frühstückstisch? Nee, also am Frühstückstisch gab es nicht, weil die Großmutter wohnte woanders, so. Am Ende der Straße, sag ich mal. Aber ich bin ihr mindestens 3 oder 4 Wochen mindestens aus dem Weg gegangen. Wurde je darüber geredet? Nein. Nein. Nie. Und als du sie dann irgendwann das erste Mal gesehen hast, wie war das Gefühl da? Grauenhaft. Mhm. Also so, es lag tierisch im Magen, ich konnte kaum irgendwie ein Wort herauskriegen, nur tschüss, Tag, danke. Mhm. Weißt du, so die Großen, und dann war ich wieder weg. Glaubst du, dass sie das irgendjemand anderem erzählt hat? Ja, hat sie, das weiß ich. Hat sie? Wem? Ja. Wem? Ja, meine Schwester wusste davon. Mhm. Und das war natürlich, konnte ich nie verstehen. Ne? Also wenn sie es von meiner Schwester erzählt hat, dann hat sie es auch schon anderen erzählt. Mhm. Ich muss davon ausgehen, dass es so ziemlich alle wissen in der Familie. Das heißt, die Großmutter hat auch kapiert, dass da was Fetischistisches im Spiel ist, dass es nicht nur der reine sexuelle Eigenakt war. Ich weiß es nicht. Ich denke mal schon. Ich meine, das ist ja eine eindeutige Situation. Ich meine, wenn man nur eine Strumpfhose... Ja klar, was hat sie denn der Schwester erzählt genau? Nee, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass meine Schwester mir mal erzählt hat, dass meine Großmutter ihr halt erzählt hätte, dass ich mal in Strumpfhosen trainiert hätte. Ach so, ja, dann hat sie es kapiert. Ja. Ja, ja. Aber du hast dann auch nie den Mumm gehabt, sie darauf nochmal anzusprechen und zu sagen, hier, Großmutter, ist ja nicht so schlimm oder ich bin ja trotzdem ein netter Mensch. Das nicht. Nee, also ja. Und meine Großmutter und ich verstehen uns heute wieder. Das heißt, wir haben uns deswegen nie schlecht verstanden. Nee, klar, ja. Ich bin ihr deswegen 4, 5 Wochen aus dem Weg gegangen. Ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht. Das ist dann so peinlich. Nee. Was soll man da groß reden, ne? Eben. Kriegst du nicht aus der Welt geredet dann. Eben, die Situation ist da und damit hat sich die Sache. So, jetzt eine Frage noch weg vom Thema. Erwischt, ertappt, das hast du jetzt erzählt. Noch eine Frage zu deinem Fetischismus. Ja. Wann hat das angefangen, wenn du mit 18 Jahren schon da so drauf warst? Oh Mann, das hat ganz früh angefangen. Das hat in meiner Kindheit angefangen. Irgendwann war ich mal, ich weiß nicht, wie es kam. Ich habe irgendwann mal eine Strumpfhose meiner Mutter angezogen. Das ist so typisch in diesem Fall. Mhm. Und das ist eben hängen geblieben, das fand ich so geil, so scharf. Und das hat dich damals schon als Kind erregt, sexuell ja. erregt? Oder? Ja, also das war bestimmt schon mit 10 Jahren oder so, mhm. also mindestens. Mhm. Und na, das habe ich eigentlich immer wunderbar gefunden und früher hatte ich immer Probleme und Komplexe damit. Klar, man schämt sich, aber dass so irgendwie in die Schiene vielleicht Perversion eingeteilt ist. Ne? Ja, ganz genau. Ganz heute hast du eine Partnerin, sagst du, mit der du das teilen kannst. Ja, die macht das komplett mit. Muss man sich das denn so vorstellen, dass ihr miteinander schlaft und du hast auch eine Strumpfhose an, wo vorne ein Stückchen rausgeschnitten ist oder so? Nee, da ist sogar ein Schwanz eingenäht. Der ist sogar eingenäht? Ja, kann man solche Sachen extra kaufen? Gibt es das? Nein, das mache ich selber. Das also machst ich du? Das ist ja schrill. Ja, ich habe also im Schritt dann so ein kleines Loch reingeschnitten ja. und dann nehme ich das Ende in der Strumpfhose, das Fußteil ja. und nähe das da rein und schneide das am vorne auf und ja, super, wunderbar. Und das ist dann passgerecht, die Form funktioniert dann. Ja, wunderbar. Aber das reicht ja noch nicht, du musst ja dann noch obenrum zu sein, sag ich mal, wenn das richtiger Fetisch ist. Da. Du hast es auch mit obenrum, ne? Ja, nee, komplett eingehüllt. Mhm. Ich meine, das ist dasselbe wie der Gummifetisch ist. Ja, klar. Ja. Der ist nur akzeptiert und toleriert in der ganzen Gesellschaft. Aber dieses Thema, sage ich mal, das kriegst du jetzt gerade mal in den Videotheken zu sehen, dass ja. da die ersten Filme mal in die Videotheken kommen. Nun muss ich doch fragen, Stefan. Also du hast dir das so eingenäht in der Form eines Penis. Ja, ja? Ich habe. Und du steckst dann deinen Penis auch in dieses eingenähte Ding rein. Ja. Und wie schläfst du dann mit deiner Freundin? Ja, der du hast dieses Ding dann über deinem Penis. Ja, das ist aber aufgeschnitten vorne am Ende. Ach so, das ist auch. Der Penis also da ganz pfiffig. Ganz ja, pfiffig. Dass er da rausgucken kann. Ne? Und im Oberteil ist genau dasselbe. Dann nehme ich dann für das Oberteil nehme ich dann auch den Schritt komplett raus und nähe dann ein drittes Bein in die Mitte. Ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es doch sehr schwierig ist, da deine Partnerin zu finden, die auf sowas auch stehen und das akzeptieren oder gar auch wirklich geil finden. Ja, das war natürlich ein gutes Stück Arbeit, die da hinzubringen. Achso, am Anfang war sie gar nicht so begeistert davon. Nö, also das war ganz, auch ich mach das ganz psychologisch, weißt du. Ich fange dann immer an, drüber zu reden. Ja. Und dann fand ich mit der Frage, wie fühlt sich denn sowas an, so mit der Zeit, ne? Du hast deine wissen. Didaktische Strategien, wie du das machst. Ja, genau. Und dann kam sie irgendwann von sich aus. Ja, dann zieh doch mal endlich eine an, sagte sie dann irgendwann mal. Ne? Ja, das war natürlich wunderbar. Da hast du gesagt, warum eigentlich mal nicht, ne? Hast du gesagt. Magst du es denn auch dann, dass deine Freundin währenddessen dann auch eine Strumpfhose anhat? Wir haben beide das komplett an. Hatte ich gerade verzungen, das würde ich ja gerne mal sehen. Ihr beide, naja. Stefan, das war aber jetzt nur ein Ausflug. Das Hauptthema war ja ertappt erwischt. Das war die Geschichte mit der Großmutter. Ja. Danke für deinen Anruf. Viel Spaß weiterhin. Meine Empfehlung an die Freundin. Ja, danke dir. Tschüss. Bis dann, ciao. Hey! Das ist schön. Ich freue mich zu begrüßen Hildegard, 84 Jahre alt. Ja, mein lieber Jürgen. Meine Liebe. Ja, da staunst du. Aber ich staune hier, Bauplätze. Ich staune eben über die Unterhaltung hier. Aber hör mal, Jürgen, du hast ja am Telefon eine ganz andere Stimme wie beim Fernsehen. Ist das wahr? Ja. Du hast wahrscheinlich so ein schickes Fernsehen mit Stereo und so, da klingt das also ein bisschen besser. Nein, gar nichts. Die Stimme klingt ganz anders am Telefon, als wenn du das gar nicht wärst. Aber ich bin's ehrlich, garantiert. Und ich hoffe, dass wir uns trotzdem... Ja, ich sehe dich im Fernsehen, dass wir uns trotzdem gut verstehen. Ja. Liebe Hildegard, du hast angerufen zu dem Thema ertappt und erwischt. Ja. Du hast eine Geschichte parat. Ja. Erzähl sie uns. Ich bin gestern um 20 Uhr zur Toilette gegangen. Ich wohne im Altbau. Ja. Und muss eine Treppe runter zur Toilette, wie das so ist. Ja. Und ich komme nach ein paar Minuten rauf, steht ein junger Mann hier in der Wohnung bei mir. Mhm. Erstmal habe ich mich erschrocken. Hattest du gar nicht abgeschlossen, nur die Tür zu? Nein, ich habe einen Drehknopf an der Tür. Mhm. Ja. Und da hat er nur gedreht und war drin. Ja. Hat gar nicht gewartet, ob einer hereinruft. Mhm. Sagt, was er wollte. Eine Tasche hat er gehabt. Sagte, er wollte nur ein Glas Wasser haben. Mhm. Und da guckt er sich in meinem Korridor um. Ich dachte, sie wollten ein Glas Wasser haben. Wofür haben sie die Tasche denn mit? Wollen sie das Wasser in eine Tasche schütten? Mhm. Nee, sagte, ich habe immer eine Tasche bei mir. Da ich meine Papiere, sagt er drin. Ach so. Mhm. Ja, wo wohnen sie denn, sag ich. Ja, ein Stück weg. Ach so, sag ich, deswegen konnten Sie auch jetzt Wasser, haben Sie jetzt Wasser verlangt von mir? Mhm. Ja. Ich sag, wollen Sie Wasser haben? Ja, sagt er, habe ich ein Glas Wasser gegeben. Mhm. Und hat er sich bedankt, Jürgen? Und da hat er gefragt, haben Sie eine Tochter? Sie sagt, nein, ich habe nur einen Sohn. Ja. Ich sag, wo wohnt der Sohn, sagt er. Ich sage, mein Sohn wohnt in Spanien. Mhm. Mein Sohn ist nach Spanien ausgewandert. Mhm. Mhm. Ach so. Und sonst haben Sie niemand? Ich sage, ich habe genug Verwandte hier. Mhm. Ach so, sagt er, dann ist ja gut. Ja, dann danke ich Ihnen schön für das Wasser. Ach. Und dann ist er gegangen. Und meine Nachbarn sagt zu mir, nächste Mal, wenn ich auf die Toilette gehe und wenn nur auf die Toilette abschließen. Unbedingt, die Tür. Unbedingt. Hilgert, hattest du nicht Angst, als da plötzlich ein fremder Mann in deiner Wohnung stand? Bitte? Hattest du nicht Angst, als der plötzlich da war? Also, Angst nicht, ich war nur so erstaunt, erschrocken. Ja. Ach, es war schon mal einer hier von der Möbelvertretung auch. Ja. Nicht so, so ängstlich bin ich gar nicht. Also, ich glaube, dass, dann, dass er was faul war. Bitte? Ich glaube, dass da was faul war. Ja, das war ehrlich sowieso nicht. Nee, der wollte bei dir... Er hätte ja unten fragen können. Ja. Ich wohne ja erste Etage. Ja. Er hätte ja unten bei den Nachbarn fragen können. Sei froh, dass die Sache so ausgegangen ist. Ja, der hat gedacht, hier wohnt eine Witwe, die hat Geld. Ja, genau. Ja. Also sei froh, dass die Sache so ausgegangen ist. Ja. Und demnächst, wenn du aufs Klo gehst, schließ die Tür oben ab. Ja, deswegen wollte ich dir auch fragen. Ich wollte gerne... Und ich sehe deine Sendung jede Nacht, Jürgen. Ist das wahr? Mir gehen manchmal die Haare hoch, was ich das höre den Menschen. Das sind manchmal Sachen, ne? Auch jetzt eben noch vor mir der junge Mann, ja. Also nein. Was denkst du dazu, wenn du sowas hörst? Ich denke, das sind keine Menschen mehr, normale Menschen nicht. Nicht vielleicht so ganz normal, aber wenn es ihnen Spaß macht, ist doch okay, ne? In meiner Jugend, Jürgen, hast du sowas nie gehört. Das glaube ich. Oder? Nie. Oder es war so geheim, dass sich niemand traute, darüber zu sprechen. Kann auch sein. Ja, es mag sein, dass das nicht an die Öffentlichkeit kam. Ja, wie ja. Heute. Ja. Heute gehen ja die Menschen praktisch über Leichen. Du bist geboren in welchem Jahr? 14. 1914? Ja. Mann, da hast du wirklich sehr viel erlebt, ne? Oh, da gehören ein paar LKWs zu, wenn das raufgehen sollte. Da brauchten wir einen ganzen Monat Sendezeit, um das alles zu erzählen. Ah, bestimmt. Da müssten wir von Weihnachten bis Ostern Zeit haben. Aber ich glaube auch, dass du viele interessante Sachen zu erzählen hättest, bestimmt. Oh, bei den vielen Dingen, die du mitgemacht hast. Aber nettes, aber nicht sowas, was man heute zu hören geht. Jürgen, liebe Hilda, wie kannst du da schlafen überhaupt danach? Ich bin's ja gewöhnt und du mittlerweile ja auch, wenn du die Sendung ja, immer verfolgst. Ja, ich bin das auch gewöhnt. Wir sind ja alle hart gesotten mittlerweile. Ja, ne? Ja. Ich bin ja froh, dass ich durchgekommen bin, erste Mal. Was meinst du, wie ich froh bin, dass ich mit dir hab sprechen können? Ich bedanke mich sehr herzlich, auch für die Geschichte. Und wirklich, sei vorsichtig demnächst. Ja. Es gibt so viele schlimme Leute überall, die es gerade auch... Ja, ich lese ja jeden Tag Zeitung. Ich lese ja. Die es auch auf alte Leute gerade abgesehen haben. Ja, natürlich. Auch auf der Straße, überall. Genau. Ich bin nicht mehr sicher. Sei vorsichtig. Ja, und bleib Jürgen. Noch schön lange gesund und fit. Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen konnte. Du bist ein sehr netter, sympathischer Mensch. Vielen herzlichen Dank. Liebe Hildegard, alles Gute und tschüss. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 8 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Verfliegen geradezu. 1.32 Uhr, 14 Sekunden. Hier ist 1 Live, Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema Ertappt, erwischt. Und ich frage euch ganz einfach, bei was seid ihr schon mal ertappt, erwischt worden? Von wem seid ihr erwischt worden? War es euch peinlich? Oder habt ihr vielleicht schon mal jemanden erwischt? Und habt, und dass es euch vielleicht peinlich dann auch war oder habt so ein Gefühl der Genugtuung gehabt, was auch immer. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Telefonnummer 0180 5678 111 Und die Faxnummer 0180 5678 110. Und jetzt geht's weiter. 74 Jahre alt. Das ist der Florian. Hallo. Jawohl. Jawohl. Bist du da? Ja, ich bin da. Ja, okay. Ich hab, erstens möchte ich mal sagen, also ich finde es schrecklich, dass deine Emission, also deine Sendung, später anfängt. Ja, es gab heute im WDR-Fernsehen eine Sondersendung. Ja, aber es steht von 1 Uhr im Programm. Ja, es gab eine Sondersendung wegen des Ausbruches von Dutro. Also. Und dadurch hat sich das ganze Programm etwas verschoben. Ja. Das tut uns leid. Schon öfter mal. Ja, kommt ab und zu vor, ja. Okay, gut. Meine Geschichte. Ich war verliebt in eine Frau. Nach meiner Scheidung, ich war 21 Jahre verheiratet und dann 2 Jahre danach habe ich eine Frau kennengelernt. Alles wunderbar geklappt. Ich war also ein Himmel auf Erden. Ja. Und jeden Montag hatte ich frei, denn sie ging zum Gymnastikkursus. Ja. Und da habe ich sie, nicht jedes Mal, aber mal auch in der Kneipe, danach gingen die Damen in die Kneipe und da habe ich sie erwartet, ja. Und da war eine schöne, nette Gesellschaft, 17, 18 Leute, ne. Ja. Und dann war sie einmal oder zweimal, wollten die Damen tanzen gehen. Ja. Ohne uns. Okay, gut, ich habe ihr Freiheit gelassen und ich war nie eifersüchtig oder sowas, ja. Und dann passierte Folgendes. Am Samstag ging sie tanzen. Ja. Aber das Tanzlokal ist in der Freitagnacht ausgebrannt worden. Sie wusste das nicht, ich wusste es auch nicht. Und am nächsten Montag ging ich zur Arbeit, kaufte Zeitung und roch, Mensch, da riecht in der Tabakstube nach Qualm. Ja, wissen Sie denn nicht, das Tanzcafé ist am Freitagnacht um 2:30 ausgebrannt. Ja, das hatte sie dir dann aber nicht erzählt am Wochenende. Das kann sie nicht wissen, ja. weil sie da wobei ist. Wobei hast du nun deine Frau, vermutlich geht es um die Frau, erwischt, ertappt? Ja, ja, ja, ja. Wobei hast du sie ertappt, erwischt? Ja, pass mal auf. Ja. Sie hat das auch nicht gewusst, dass das Tanzcafé kaputt gegangen oder ausgebrannt war. Und sie erzählte mir am Samstag Nacht. Am Freitagnacht war das passiert, am Samstagnacht ging sie zum Tanzen, ja. Und am Montag lese ich in der Zeitung, dass das Ding abgebrannt ist. Ich wusste schon und sagte ihr, na, wie war das Tanzen? Oh ja, wunderbar, du hast verschiedene Leute kennengelernt, ja, ja, sicher, sicher, sicher. Ja, und dann habe ich ihr ins Gesicht gesagt, das kann ja nicht wahr sein, denn das Tanzcafé war kaputt, ausgebrannt. Also sie war irgendwo anders? Ja, sicher. Hast du sie beim Lügen erwischt quasi? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Wo war sie gewesen? Hast du es rausgekriegt? Ja, sicher. Wo denn? Bei einem anderen Mann. Bei einem anderen Mann. Und somit war eure Liebe zu Ende? Ja. Also hast du es quasi durch die Zeitung dann rausgekriegt? Ja. Und sie hätte dich belogen? Lieber Florian, danke für deine Geschichte. Ja. Alles Gute. Ebenso. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Und weiter so. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Petra ist dran und die ist 28. Hallo Jürgen, wie geht's? Mir geht's wunderbar und ich hoffe dir auch. Ja, eigentlich schon. Ja. Also bei mir war es so, dass nicht ich erwischt wurde, sondern ich habe jemanden erwischt. Aha, bei was? Das ist mit einer Freundin zusammen. Und zwar waren wir vor ungefähr 2-3 Wochen ein bisschen shoppen in der Stadt, sind dann ins Café gegangen, haben uns dann gemütlich an einen Tisch gesetzt und das Café war auch ziemlich voll. Und kam so eine ältere Dame rein, fragte, ob bei uns noch ein Platz frei wäre, setzte sich dazu und bestellte sich einen Kaffee. Hat sich nett mit uns unterhalten, war auch eine ganz nette ältere Frau. Ja, und irgendwann ging sie dann auch, tuschelte noch mit dem Kellner, zeigte noch mal auf uns und winkte ganz freundlich. Und wir winkten dann auch ganz nett zurück. Naja gut, und dann wollten wir dann schließlich auch irgendwann zahlen und dann sagt er, ja, das macht denn also das und das und das und das und einen Kaffee. wir sowieso unten Kaffee, wir haben keinen Kaffee getrunken. Doch, doch, also das war doch eure Großmutter und die sagte, sie würden für sie zahlen. Ach, das ist aber dreist. Ja, fanden wir dann auch. Ja. Aber dann haben wir gesagt, ach komm, pass auf, 3 Mark für einen Kaffee, wir schmeißen zusammen, vielleicht hat die alte Frau auch kein Geld, lassen wir es. Ja. Gut, okay, wir sind dann noch warm unseren Stadtbummel fortgesetzt. Mhm. Und sind dann in so ein größeres Kaufhaus rein und wen sehen wir da? Die Frau. Die alte Frau, mhm. Genau. Mhm. Ja, und was uns eben auch schon im Café aufgefallen war, sie hatte eine ziemlich große Tasche dabei. Mhm. Und jetzt war sie munter dabei, in diese ziemlich große Tasche diverse Dinge reinzustopfen. Ach, und das habt ihr dann direkt gesehen auch? Das haben wir gesehen. Ja, so Lippenstift und Rouge und Puder und... Wie alt war denn die Dame eigentlich? Ja, so 75 oder so um den Dreh. Mhm. Und dann sagten wir, weißt du was? Wir gehen mal zum Kaufhausdetektiv und machen den darauf aufmerksam. Denn irgendwie muss die mal einen Denkzettel kriegen. Mhm. Habt ihr gemacht? Haben wir dann gemacht. Habt ihr die Dame angezeigt? Wurde sie angezeigt? Ja, also der Kaufhausdetektiv kam und hat dann eben zu dieser Dame gesagt, ja, sie wurden gesehen, wie sie was in ihre Tasche verschwinden lassen haben. Kommen Sie doch mal bitte mit. Nö, ich komme nicht mit. Mhm. Ja, machen Sie doch bitte kein Aufsehen und kommen Sie mit, sonst müsste ich die Polizei rufen. Mhm. Ja, ich komme nicht mit. Ja, also wenn das Ganze nicht ohne Szene abgeht, dann müsste schon die Polizei. Und er winkte uns dann hinterher, die Dame war dann auch bereit mitzukommen. Mhm. Ja, und dann ging das eben im Büro von ihm weiter. Sie sollte ihre Tasche aufmachen. Nee, mache ich nicht auf. Mhm. Naja, und dann hat sie schließlich irgendwann doch aufgegeben und machte diese Tasche auf. Mhm. Der Kaufhausdetektiv guckte rein, guckte uns an und sagte, wir sollten noch kommen und auch reingucken. Mhm. Dann haben wir in diese Tasche reingeguckt. Was meinst du, was in dieser Tasche war? Na, was denn? Ja, rat mal. Ja, die Sachen, die sie vorher geklaut hatte. Nee. Von euch auch Sachen? Nein. Ja, dann weiß ich es nicht. Knochen. Wie bitte? Es war alles voller Knochen. Wie Knochen? Das waren die Knochen von dem Bären, den ich dir gerade aufgerufen habe. Ein spaßiger Einfall. Tja, jetzt habe ich dich kalt erwischt, ein, oder? Ein spaßiger Einfall. Hätte ja sein können, ne? Ja, also so, die Geschichte... So Geschichten, nee, so Geschichten gibt es ja, ne? Mit so Leuten, die ja schnorren und so. Also ich kenne die schon ziemlich lange. Und, aber du hast das jetzt sehr sympathisch gemacht, dass ich gar nicht schimpfen muss. Ja, das ist ja, bisher war es eigentlich auch immer so, dass alle Leute immer ganz erdreist waren, oh Gott, und warum habt ihr die Frau denn nicht angezeigt gleich? Ja. Und warum habt ihr das denn überhaupt bezahlt von der Frau? Und man kann also wirklich auch regelmäßig die Leute damit nach 1-2 Jahren schon wieder reinlegen. Ja, dann gibt es ja noch viel schlimmere Storys dieser Art, ne? Ja. Das ist ja noch relativ harmlos. Es war ein netter, unterhaltsamer Sprenkel, den du uns hier geliefert hast. Ich danke dir dafür. Bitte. Und alles Gute, Petra. Ja, tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss. René, 20 Jahre alt. Hallo. Jetzt eine wahre Geschichte, bitte. Ja, es ist eine wahre Geschichte. Also ich stehe zwar nicht bei alten Omas in der Haustür drin, aber ich bin auch bei etwas erwischt worden. Und zwar, das war vor einiger Zeit gewesen, da muss man dazu sagen, dass ich auch Hool bin. Was bist du? Hooligan. Ja. Ja. Und bin dabei so kalt erwischt worden, also vorsätzlich erwischt worden. Das war praktisch bei einem Fußballspiel und danach hat man einen gegnerischen Fan halt aufgelauert. Also man wusste auch, dass der dort ist an diesem Zeitpunkt. Das war dort auch verabredet so. Und dann habe ich einen erwischt, ein Mann gegen Mann. Und dann habe ich ihn angegriffen und dabei wurde ich so von der Polizei mit der Kamera hinterrücks so bloßgestellt, dass das schon richtig schweinisch war. Also, woher wussten die denn, dass da was abgeht? Wo? Ja, das gibt, die sind richtig darauf geschult, so wie das, weiß ich, eine Graffiti-Sondersoko gibt. Mhm. So gibt es das auch bei Fußballveranstaltungen. Ja, ja. Also die haben dich gefilmt und fotografiert, wie du dem anderen einen auf die Birne gehauen hast. Ja, und mein Glück war, dass er auch ein Hool ist und dadurch kriege ich nicht wegen Körperverletzung, sondern nur wegen Landesfriedensbruch. Das ist noch mein Glück dabei gewesen. Und wie hoch war die Strafe? Also Landesfriedensbruch, also ich habe noch Glück dabei gehabt, also dass das noch nicht ganz so hoch war. Also die genaue Summe kann ich nicht sagen, weil man es sonst zu sehr leicht nachvollziehen könnte. Da könnte man mir sonst einen Strick drehen, weil das ist halt schlimmer in unserem Staat. Hooliganismus wird schlimmer bestraft wie Rechtsradikalismus. Die Argument verstehe ich nicht, René. Dass man da das nachvollziehen kann, verstehe ich nicht. Wenn man die Strafe. Ja, wenn man dadurch weiß, wie hoch meine Strafe ist, dann. Ja. Was kann dann passieren? dass man nachvollziehen kann, dass man einen besonderen Kick auf mich hat, dass man sowas öffentlich macht. Mhm. Okay, du willst es nicht sagen, dann will ich das auch nicht aus dir rauspressen. Ja. Bist du immer noch in der Szene? Ja, ich bin immer noch in der Szene. Mit voller Überzeugung? Ja, ich muss mal sagen, viele Leute vergessen immer, dass Hools sich eigentlich Mann gegen Mann treffen wollen. Mhm. Das ist eigentlich nur, man will sich mit Leuten treffen, die einen ja auch hauen wollen, ja. Mhm. Das vergessen viele Leute mal wieder. Das ist eigentlich, also du meinst, meistens ohne Waffen eigentlich auch sein. Du meinst, es ist insofern okay, weil man davon ausgeht, dass der Gegenüber genauso drauf ist wie du selbst. Genau, genau. Ja. Das verwechseln viele Leute immer. Dennoch finde ich es ziemlich arm, wenn man das machen muss. Es gibt auch viel andere Methoden, sich zu behaupten, als da sich gegenseitig die Fresse einzuschlagen. Ja klar, ich meine, was ist schon normal? Ich meine, der eine zieht sich gleich Strumpfhosen an, der andere geht gern zum Fußball, klopft sich die Birne ein. Ja. Ich meine, jeder hat so seine Lasterchen. Ja, wobei es hier nun um klare Gewalt geht, ne? Und manch ein Opfer ist dabei, der eben nicht mitmachen wollte und eben nicht so gestrickt ist vielleicht wie du. Ja gut, okay, da muss man auch sagen, da unterscheidet man schon, dass der dann nicht an diesem Ort sein sollte, ja. Mhm. Aber es kommt halt immer wieder auch mal vor, dass einer falschen Zeit am falschen Ort ist. René, auf jeden Fall, dass du erwischt worden bist und dass du bestraft worden bist, hält dich nicht davon ab, das weiter zu praktizieren, weiterzumachen. Man wird vorsichtiger. Mhm. Man wird vorsichtiger. Wie lange man du bist? Passt auf und wird nicht so, man ist nicht so, die Hemmschwelle ist doch ein bisschen größer. Ich hoffe, dass sie noch viel höher wird, Mensch. Was? Ich hoffe, dass sie noch viel höher wird, die Hemmschwelle. Ja, ich meine, aber das ist auch, wenn man mit was groß geworden ist und... Wie lange bist du denn schon in dem Milieu? Ja, also richtig aktiv schon, sagen wir mal, seit 2 Jahren. Jetzt bist du 20 mit 18. Also passiv länger und aktiv, weil das ist ja meistens auch immer, wenn man auswärts fährt. Ich danke für deinen Anruf, René. Gut. Mach's gut. Okay. Und lass die Leute unverletzt und zufrieden. Nein, ich meine, das ist ja auch, das Eigentliche ist ja, wenn sie am Boden liegen, dann ist Schluss, dann ist Ende. Ja. Da macht man nicht mehr weiter. Okay. Ja? René, okay. Tschüss. Tschüss. Christian, 19 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Christian. Und zwar, ich bin erwischt worden. Bei was? Ich war bei einer Bekannten, die ist alleinstehend, da sollte ich helfen, ein Regal aufzubauen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin hingegangen, es war vor 4 Tagen circa, und Regal aufzubauen, nur das war unkomplett, da haben ein paar Schrauben irgendwie gefehlt, und da ist sie nochmal eben zum Baumarkt gefahren, wollte die Schrauben holen, in der Zeit war ich halt eben in der Wohnung, saß auf dem Sofa und da habe ich gesehen, dass sie da ihre Sachen, Unterwäsche rumliegen hatte, unter anderem so Lederbodies, Dessous und alles. Und da habe ich mir gedacht, ziehe ich mir das einfach mal an, gucken, wie das halt eben ist. Zum ersten Mal oder hast du früher auch schon mal so Sachen gemacht? Das war das erste Mal. Das erste Mal? Das war das erste Mal. Mhm. Und ich habe mir halt eben ein paar halterlose Strümpfe angezogen. Christian ist allein in der Wohnung und zieht sich dann die halterlosen Strümpfe der Bekannten an? Nee, im Moment nicht. Nein, im Moment nicht, aber das war so die Szene. Und dann weiter? Ach so, ja. Ja, und in dem Moment geht die Tür auf, sie steht vor mir, kommt große Augen, guckt nur und ganz verblüfft, das sind eigentlich meine Klamotten. Finde ich eine coole Antwort. Ja. Also sie ist nicht schreiend rausgelaufen? Nee. Also hattest du denn sonst noch irgendetwas an, außer diesen halterlosen Strümpfen? Nee, das war das Einzige. Ich wollte mir gerade noch was anderes anziehen, so ein Strip von ihr. Ein Bild für die Götter wahrscheinlich. Ja, auch so ungefähr. War das, ne? Also sie sagte, das sind eigentlich meine Sachen. Und wie ging es dann weiter? Ja, und ich ziehe Sachen eben wieder aus. Ja. Dachte sie, die kannst du ruhig anlassen. Ja. Weil das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aha. So, dann haben wir uns hingesetzt und da sagte sie, hast du überhaupt auch meine anderen Sachen gesehen? Ich dachte, nein. Und da hat sie erstmal richtig ausgepackt. Noch mehr Ledersachen und Lack und weitere Dessous. Dann warst du aber in der richtigen Adresse. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und dann ging es dann noch zur Sache mit euch beiden? Dann ging es so richtig zur Sache. Sie hat noch was angezogen, so ein Lederkleid. Ja. Und dann ging erstmal richtig die Post ab. Das ist doch grandios. Ja, und das, die Krönung kommt noch. Die hat eine expeditionistische Freundin. Beziehungsweise, die guckt auch gern zu. Und die war versteckt in der Wohnung, oder was? Nee, da hat sie mir halt eben erzählt, dass sie so eine Freundin hat, die so veranlagt ist. Mhm. Und da sagte ich, ja, dann lass uns mal eben halt anrufen. Mhm. Dann kam sie auch noch dazu Und ja, und seitdem an, das geht jetzt seit 3 Tagen so, treffen uns hier 3 und jeden Tag. Das ist ja eine abgefahrene Geschichte. Ja. Was macht denn das Regal? Das hast du mittlerweile endlich aufgebaut. Das Regal ist aufgebaut, das ist komplett, das haben wir später gemacht. Das hast du dann auch gemacht. Mit Strümpfen, mit halterlosen Strümpfen. Nee, das war ja schon wieder danach. Heißt das denn, dass du jetzt durch diesen Zufall da so eine Ader bei dir entdeckt hast, dass du Spaß an solchen Accessoires hast? Ja. Hast du? Mhm. Hab ich. Aber du bist jetzt nicht verliebt in die Frau, sondern da entwickelt sich jetzt irgend so eine sexuelle, erotische Beziehung. Ja, wir haben noch viel vor. Wie lange kennst du die schon? Die kenne ich erst seit 3 oder 4 Wochen. Ja. Ich muss sagen, ich bin ja 19. Ja. Sie ist Mitte 40, schätze ich. Ach so. Ganz genau, mit 42, 43 weiß ich halt eben nicht. Sie hat einen Knaben verführt. Ja, so fast. Hat sie. Ja. Aber dem Knaben gefällt es offensichtlich, ne? Das auf jeden Fall, ja. Nee. Ja, schön, Christian. Aber im Moment hast du keine halterlosen Strümpfe an. Im Moment nicht, nein. Viel Spaß weiterhin. Okay, tschüss. Alles klar, danke. Ciao. Tschüss. André, 25. Ja, hallo Jürgen. André, hallo. Habe ertappt. Mhm. Und zwar arbeite ich an der Tankstelle nachts als Nachtkassierer. Mhm. Und das ist nur eine kurze, kleine, lustige Anekdote. Und zwar ist da jemand vorgefahren, hat auch getankt, das ist eine ziemlich kleine Tankstelle. Mhm. Und ist dann nochmal aufs Klo gegangen. Mhm. Und seine Freundin auch. Und mittlerweile, weil er dann mit seinem Wagen hinten die Säulen blockiert hatte, wo die getankt haben, sind die anderen Kunden schon ein bisschen nervös geworden, weil die konnten ja einfach nicht tanken. Ne? Mhm. Dann dachte ich mir, hole ich den Typ da mal wieder her, dass er seinen Wagen zumindest ein paar Meter weiter fährt auf dem Parkplatz. Ja. Bin dann aufs Klo und habe die beiden dann dabei erwischt, wie die, ich sag mal, auf gut Deutsch da gevögelt haben, auf Teufel komm raus. Im Tankstellenklo? Im Tankstellenklo, aber nicht da, wo man abschließen kann, sondern da wirklich im Vorraum. Aha. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Ob ich heulen oder lachen sollte oder wie ich überhaupt reagieren sollte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, weil... Was hast du denn gemacht? Du musst ja irgendwie... Ich stand einfach nur da mit aufgerissenen Augen. Das war dir in deiner langen... Ich bin runtergeklappt bis auf die Füße. Und ich wusste ehrlich nicht, was ich machen sollte. Was hast du gemacht? Ich stand nur da, wirklich stillschweigend. Na gut, aber irgendwann hast du dich ja bewegt. Was hast du dann getan? Ich stand wirklich nur da. Der Typ, der wurde so rot, ich hab's mir echt wirklich... So viel Blut passt in keinen Männerkopf rein, dachte ich, so rot wurde er. Und er hat sich dann schnell angezogen. Ja. Komischerweise, das war ein älterer Herr und sie war noch ziemlich jung, ich glaube mal so mein Alter. Mhm. Und sie hat mich nur irgendwie so schelmisch angegrinst. Mhm. Und dann ist er schnell rausgerannt zu seinem Auto. Mhm. Und sie hat sich dann aber ein bisschen langsamer angezogen und ist dann auch zum Auto gegangen. Mhm. Und ich stand nur da, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Hatten die denn wenigstens bezahlt? Die hatten bezahlt, ja, die sind einfach nicht abgehauen, ohne zu bezahlen. Die hatten schon bezahlt, so artig waren sie. Und sind dann gefahren? So, sind dann gefahren. Ich dachte mir, weiß ich nicht, vielleicht dachten die auch, dass so spät nachts und die werden dann nicht erwischt. Ja, vielleicht dachten die, da kommt einfach keiner aufs Klo. Eine kurze, nette Anekdote, wie du schon sagtest. Ja. Danke für den Anruf. Darf ich noch jemanden kurz grüßen? Ausnahmsweise. Mein Kollegen Raphael, der gerade an der Tankstelle ist und hart schuften muss. Wir können ja eigentlich mal alle Nacht-Tankstellenwächter grüßen. Ganz genau, weil die leiden nämlich sehr, Jürgen. Das wäre doch ein netter Zug von uns. Das machen wir jetzt hiermit. Schöne Grüße, tschüss. Thomas ist 31 und jetzt bei mir. Ja, richtig. Hi. Ich bin der Thomas aus Duisburg. Hallihallo. Aus Duisburg. Ja. Und du bist erwischt worden? Ich bin, ziemlich krass erwischt worden. Oh, ja. Und zwar von meinem besten Freund. Ich sag mal, ich bin jetzt 31, den kenne ich seit ich 16 bin, das sind 15 Jahre, circa, und vor 1,5 Jahren, ja, bin ich halt von ihm erwischt worden, wie ich mit seiner Freundin halt morgens gegen 9 so im Bett gelegen habe. Thomas, rede mal bitte ein bisschen lauter. Ja, okay, kann ich machen. Also ist bis jetzt alles angekommen? Ja, ist schon angekommen, aber okay. Ist es nicht so anstrengend zum Zuhören. Ja. Ja, ich bin auch noch ein bisschen überrascht, dass ich überhaupt erstmal in die Leitung gekommen bin. Ja. So, weil es bei mir auch das erste Mal und dass ich jetzt direkt durchgekommen bin, ist für mich ein bisschen komisch so, weil ich jetzt vom Fernseher sehe und über das Telefon höre. Oder. Aber egal. Ja. Also wenn ich ausschweifen werde, tritt mir auf die Füße, weil ich bin ein Kerl oder jemand, der gerne ausschweift. Du neigst zum Schwafeln, meinst du? Bisher ging es aber ziemlich gut, es war schon kompakt. Also du bist von deinem Freund erwischt worden, wie du mit seiner Freundin in den Federn lagst morgens. Ja. So, und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, ich stelle mir das so vor, dass er reinkam und ihr beide lag da im Bett. ja, ging halt davon aus, dass sie halt 2 Stunden vorher mit ihm irgendwann gesprochen hat und er wohl übers Telefon gemerkt hat, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Mhm. Ja. Und da wollte er immer nachgucken kommen. Gehe ich mal von aus. So. Keiner von den beiden hat damit gerechnet. Wie hat er denn dann reagiert, als er dich da liegen sah, dich, seinen besten Freund? Ja, ich habe in dem Moment, wo der Schlüssel ging, wusste ich, er ist es. Mhm. Und ich dachte mir, wenn er reinkommt, jetzt passiert es. Jetzt also nach 15 Jahren oder wie lange auch immer, jetzt haut er die eins rein oder ich weiß auch nicht, ich weiß auch immer nicht, wie ich es sagen soll. Was hat er denn gemacht? Er hat ja im Endeffekt sehr wenig gemacht. Er ist reingekommen, hat als Alibi dann irgendwelche Sachen von ihr mitgebracht in irgendeiner Tasche so, um einen Grund zu haben, halt da aufzutauchen. Und was hat er denn gesagt zu dir? Nichts, null. Nichts, null. Hast du was gemacht? Er hat die Tasche in die Ecke gefetzt, ist erstmal wieder raus. Mhm. Ja, und ich saß da, wir haben uns dann erstmal eine Zigarette geraucht so. Mhm. Und haben auch erstmal nicht viel gesagt so. Wie ist denn dann, also die Grundgeschichte, haben wir es verstanden? Ja, die Grundgeschichte, ich kannte die Frau halt schon etwas länger so. Mhm. Die war für mich auch eigentlich immer attraktiv, aber ich hätte nie dran gedacht, mit ihr irgendwie ins Bett zu gehen. Wir haben auch nicht miteinander geschlafen. Also ihr habt nur gekuschelt. Wir haben nur, was heißt gekuschelt? Wir haben auch schon ein bisschen weitergehen. Ja. So, ne? Aber wir haben halt nicht miteinander geschlafen. So. Und das war für mich... Das wird ihn wenig beruhigt haben, ne? Auf ja, eben, genau. Ist denn die Freundschaft jetzt zerbrochen zwischen dir und dem Freund deshalb? Oder habt ihr es einrenken können? Ja, was heißt zerbrochen? Richtig zerbrochen nicht. Also sie war schon vorher immer so... auf der Kippe, weil wir halt nie, oder weil wir uns halt ein bisschen auch auseinandergelebt haben. Seid ihr heute noch, es ist wirklich ein bisschen schwierig mit dir, seid ihr heute noch befreundet? Nein, sind wir nicht. Nein. Hast du mit der Frau heute noch was zu tun? Nein, habe ich auch nicht mehr. Nein. Somit ist jetzt die Geschichte beendet. Ich danke für den Anruf. Alles Gute, Thomas. Ja, war ein bisschen kurz. Ja, war gut. Nee, war gut. Also du hast deine Sache gut gemacht und wir waren alle ganz Ohr. Ja, tschüss, mein Lieber. Okay. Tschüss. So. Jürgen. Jürgen? Ja, Jürgen, 24. Oh. Hi. Also, ja, ich wollte erzählen, mit erwischt, ich wurde mit 8 Gramm Dope oder vielmehr Shit Gras aus dem Zug rausgenommen, aus dem Weg von Venlo in meine Stadt. Aha. Und habe da eine Geldstrafe auferlegt bekommen von 5.400 Mark. Holla. Ja. Wann war das? War absolut krass. Wann war das? Wann war das? Dezember 96. Mhm. Hier in München-Gladbach. Mhm. Also ich kam gerade aus Venlo, ist ja so 20 Kilometer weg. Du hast Einkäufe gemacht drüben? Ach, Einkäufe, ja, ja. Ich, unter anderem, klar. Ja. Und habe mir eben Gras mitgenommen. Ja, das so, meinte ich jetzt eigentlich damit, ja. Für ein Puffi. Ja. Und, so, und ist ja relativ wenig, in Anführungszeichen. Mhm. Ist zwar schädlich und sollte vielleicht auch nicht und eingeführt sowieso nicht. Und naja, wie auch immer. Beschreib mal die Szene im Zug, wie das abgegangen ist. Ja, ich saß da ganz normal, habe mich dann auch erste Klasse hingesetzt und zu solventeren Herren oder Personen, ich war auch relativ schick gekleidet, so mit Hemd und wollte eigentlich nicht, dass sie mich als Kiffer oder Hobby erkennen. Wo hattest du das Zeug versteckt? Ach, ganz normal in der Jacke. Ja, ja. Und in der Hosentasche dann eben noch. Und ja, haben nämlich rausgenommen mit ganz vielen anderen, ziemlich mit einer Menge Jugendlicher, so in den Abteil reingesetzt und die waren schon ziemlich ätzend oder mies drauf gewesen, aber ein Türke und den hatten sie direkt angemacht, fing da schon im Abteil, musste der sich ausziehen und meinte so, wieso gerade ein Türke oder wie auch immer, klar. Mhm. Und sagte, ja, die schmuggeln meistens Schuhe mit und fing dann an zu palavern. Und dann sind wir dann eben auf der Wache, mussten uns alle ausziehen, natürlich getrennt, jeder hat einen einzelnen Beamten abbekommen, dann haben die ein Protokoll aufgenommen und meinten auch so, wenn du es jetzt auf den Tisch legst, kannst du danach nach Hause nach dem Protokoll. Mhm. Und wenn nicht, wenn wir es bei dir finden und sagst, du hättest nichts, dann gehst du die Nacht im PG. Und das war an einem Donnerstag, ich musste freitags arbeiten. Mhm. Und denen natürlich gesagt, ja, ich wäre so bereit, ich wüsste nicht, wo ich es versteckt habe. Dann haben die doch alles gefunden und Protokoll aufgenommen, hatte ich auch noch so ein bisschen veräppelt. Und dann meinte ich noch so netto ca. 3.000 und ich dachte mir so, ja, okay, Sachbeamter, vielleicht bei der Polizei 2-2 und hab dir noch so angegrenzt. Und dann meinten die, ja, dann wird die Strafe extra groß. Und dann habe ich ca. 3/4 Jahr später... Also du konntest nach dem Protokoll, konntest du dann gehen? Ja, ja. Ja. 5/4, 3/4 Jahr später bekommen, habe ich 4 Monate keine Raten abgestunden davon, wegen der Arbeitslosigkeit. Also 5.400 Mark. Ja, ja, genau. Mhm. 70 Tagessätze, 78 Mark. Mhm. Und hast du es bereut hinterher, dass du es gemacht hast? Nee, ich bin in den Knast dafür gekommen. Du bist in den Knast gekommen? Ja, dafür. Weil ich nicht bezahlen konnte während der Arbeitslosigkeit. Da hat der Staatsanwalt mich sogar persönlich angerufen und sagt, hatte ich den zweimal versetzt gehabt und dann hat er wohl ein Haftbefehl raus. Wie lange warst du im Knast? 70 Tage. 70 Tage. Genau. Wie war es im Knast? Ja, lehrreich. Also, du kommst von 0 auf 100 da rein. Das ist total ätzend. Dann habe ich eine Sozialarbeiterin, meine Parents anrufen lassen, weil die durch den Vermieter informiert waren. War natürlich ein absoluter Schock. Und die wissen auch bis heute nicht wegen Dope, sondern dachten wegen, dass ich an Wagen eine Ordnungsstrafe eben wegen Wagen auf der Autobahn liegen gelassen. Man muss sich zwar auch mal viel Geld bezahlen. Hast du, als du im Knast warst, dir Vorwürfe gemacht und hast gedacht, scheiße, dass ich das deshalb riskiert habe? Ich stelle mir vor, nee, so nicht, aber ich sag mir nie wieder wegen einer Geldstrafe. Du weißt ja nicht, was die Zeit bringt, obwohl ich ziemlich solvent bin. Oder führe auch einen ehrbaren Beruf und bla, ich kiffe auch noch nebenbei. Zum Beispiel heute Abend, aber also nie wieder wegen der Geldstrafe. Da saßen so viele wegen Autofahrdelikt oder Führerscheinthema ohne zu fahren. Oder was war denn für dich das der gravierendste Eindruck im Knast? Für dich, der du damit noch keinen Kontakt hattest? Ja, dass ich vorher immer so die Vorurteile hatte, was brauchen die im Schwimmbad, so die neuen Knaste und alles. Ne? Aber wenn du wirklich, du hast ja eine Stunde praktisch Ausgang. Ich saß auch nur 7 Tage im richtigen Knast, danach freier Vollzug, also kann ich der Arbeit weiter nachgehen. Aber also ein Ertapptwerden mit wirklich üblen Folgen. Ja, für dich dann, absolut. Ja. Jürgen, unsere Musik läuft. Ja, alles klar. Ich wünsche dir noch was. Alles Gute, ich dir auch. Tschüss. Weiter. Ja, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Zuschauen. In der Technik war Markus Liebetanz und morgen sind wir wieder da. Ich hoffe dann auch ganz pünktlich. Im WDR-Fernsehen 1 Uhr, Radio 1 Live 1 Uhr. Morgen sind wir ganz offen wieder für alle eure Themen. Ich bin dann auch gespannt auf einige Tipps in Sachen Schweißfüße oder vielleicht nochmal was in Sachen Kopfläuse. Wie auch immer, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Wir sind ab 0 Uhr immer hier zu erreichen unter der Telefonnummer 0185 678 111 und unter der Faxnummer 0185 678 110. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, freue mich auf morgen Nacht und sage bye bye und ciao.